Hier ist der Schuss und Schwarze, so wie auf dem Schießstand. Der Beweis für jeden, der das Album mir zu lieb fand. Denn ich kann auch anders, scheiß auf und das ist die Schublade. Das hier ist schon unterm Schrank, weil ich echt genug habe. Deshalb hier das Feature, denn wir sind einfach tadellos. Wir sind so wie Tafelsilber, ihr seid so wie Tafellos. Das hier ist das Dream Team, das hier ist der Fick-Track. Als ob ich ne Bitch leck und dabei geschickt rap. Tabula rasa heißt, geile Lines geschichtet. Und du fette Sau wirst auf Stand als zwei gesichtet. Das ist nicht gelogen, Mann, dein Mann wird gewichtet. Weil mein Wort auf Wagen einfach mehr gewichtet. Die Scheibe wird Platin, Mann, 13-fach beschichtet. Weil jetzt jede Medie über uns berichtet. MCW und Fuhr, Texte wie Gedichte, Kofferraum, Marketing, wir schreiben Geschichte. Das hier ist deswegen, das hier ist es eben. Das hier ist weswegen, das hier ist das Leben. Also das hier ist makaber, das hier ist wie Liebhaber. Das hier ist wie Stiefvater, das hier ist Tabula Rasa. Das hier ist deswegen, das hier ist es eben. Das hier ist weswegen, das hier ist das Leben. Also das hier ist makaber, das hier ist wie Liebhaber, das hier ist wie Stiefvater, das hier ist Tabula Rasa. Und es ist wieder so weit, ihr fragt euch, was geht? Ich schau auf die Kacke, bis ich irgendwann mal ablebe. Komm mit mir ins Nachtleben, ich zeig dir, was Spaß macht. Scheiß auf deine Meinung, Opfer, wohl sagt Wallace, darf das. Wallace sagt, wo wart mal, ich komm grad in Vater. Ich übertreib voll und ganz, es ist schon nicht mehr tragbar. Tabu, Tabu, Tabula Rasa. Mach mal locker, tu nicht so hart, du Versager. Ich pop deine Tochter, wenn ich mag, du Versager. Immer wieder hart, das hier ist K zu dem Magra. Kofferraum, Marketing, ja, ja, so ist es. Ich gehör zu Rap, so wie dein Wert zu Promille oder deinem Arm zu deinem Wert. Plus 20 andere, ich rap einfach Hammer, was der Rest denkt, ist an sich Sache. Scheiß drauf, auf diesen Teufel und sein Kreislauf. Ich lebe mein Leben, wie ich will und dabei bleibt's auch. Das hier ist deswegen, das hier ist es eben. Das hier ist weswegen, das hier ist das Leben. Also das hier ist makaber, das hier ist wie Liebhaber. Das hier ist wie Stiefvater, das hier ist Tabula Rasa. Das hier ist deswegen, das hier ist es eben. Das hier ist weswegen, das hier ist das Leben. Also das hier ist makaber, das hier ist wie Liebhaber. Das hier ist wie Stiefvater, das hier ist Tabula Rasa. Das hier ist deswegen, das hier ist es eben. Das hier ist weswegen, das hier ist das Leben. Also das hier ist makaber, das hier ist wie Liebhaber. Das hier ist wie Stiefvater, das hier ist Tabula Rasa. Tabula Rasa. Tabula Rasa.